Makaber und Lloyd schläft nicht. Zwei Hörspiele von Franziska Kusch. Beim nächsten Ton ist es 0 Uhr 59 Minuten und 0 Sekunden. Schläfst du schon? Muss früh raus, Schatz. Liebst du mich? Wieder ein anstrengender Tag morgen. Hast du Kakao gekauft? Du? Ich muss mit dir reden. Hast du Gisela angerufen? Mir ist etwas Furchtbares passiert. Was hat Gisela gesagt? Ich habe einen Igel überfahren. Er war sofort tot. Ich habe ihn in den Graben getragen und mit Laub zugedeckt. Er hat mir so leid getan. Wie alt wird sie eigentlich? Geblutet hat er nicht. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Es ist schon spät. Du hast recht. Gute Nacht. Was hast du eben gefragt? Es soll frieren. Ich hätte ihn beerdigen sollen. Liebst du mich? Morgen, Liebes. Beim nächsten Ton ist es 7 Uhr, 0 Minuten und 0 Sekunden. Mistink. Hast du meine Hosenträger gesehen? Guten Morgen. Auch das noch. Ohne Schneeketten komme ich nicht weg. Mach die Hose zu. Dieses Jahr soll es eine Wespenplage geben. Wir sollten uns einen neuen Wecker leisten. Was meinst du? Was ist jetzt mit Gisela? Du riechst gut. Denkst du an den Kakao? Oh, wie schön sieht er das an, es hat geschneit. Schau, die Mülltonnen, ganz weiß. Wann müssen wir da sein? 6, 7? Wer kommt eigentlich noch? Habe ich dir von dem Igel erzählt? Es war stockfinster. Muss jetzt, Schatz. Weißt du, wo die Ketten sind? Damit macht man die Straßen kaputt. Du hast sie nicht irgendwo gesehen? Die Feier fängt um 7 an. Meinst du, du schaffst das? Dann fahre ich mit dem Bus. Bis dann. Liebst du mich? Werd mich beeilen. 8 Uhr, 45 Minuten und 0 Sekunden. Zu einem tragischen Unglück, Tiefflug Rumstein. Zahl der Toten, darunter mindestens Kinder. Zum Wetter. Mein Gott, der kleine Igel unter den Schneemassen. Aber Junge hatte. Was soll man Gisela bloß schenken, hat doch alles. Wenn Junge da sind, müssten sie in der Nähe sein. Ich Ungeheuer hab eine ganze Igelfamilie auf dem Gewissen. Wenn sie bloß nicht erfroren sind. Bei dem Schnee sollte man lieber zu Fuß gehen. Über Blumen freut sich jeder, vielleicht eine Orchidee. Ich hätte ihn begraben sollen. Den Kakao nicht vergessen. Die Busse kommen bestimmt durch. Mit Sicherheit ist er noch nicht verwest. Bienchen summen über Stock und über Steine, aber bricht dir nicht die Beine. Rumstein summ, Rumstein rums, bum bum. 9 Uhr, 20 Minuten. Herein. Morgen. Ich soll die Weimars vertreten. Windpocken, schlimm in dem Alter. Hatten Sie schon alle Kinderkrankheiten? Hören Sie mir mit Kindern auf. Haben Sie das mit Rumstein gehört? Schon wieder so ein schreckliches Unglück. Baum. Was? Das ist doch fantastisch. Prima, so stelle ich mir das vor. Ja, ja, gleich rüberbringen. Ciao. Ich hatte Mumps mit 7 und gleich danach Scharlach. Früher sind die Kinder dran gestorben, ohne Antibiotika und so. Ein Elend, diese kleinen Gräber. Ach, das sind doch alles Mörder. Wenn Sie mich fragen, gehen die mit ihrer Übung ein bisschen zu weit. Fallen einfach vom Himmel mitten in Minigolfplätze, Friedhöfe, Kindergärten, rücksichtsloses Pack. Im Krieg, da ist das anders. Da wird man wenigstens gewarnt. Sirenen und dann nichts wie rein in Keller oder Bunker. Aber im Frieden, da hat man keine Chance. Und weil die für ihre Übung keine Statisten finden, die Zerstümmelte spielen, ziehen die das Ganze eine Nummer größer auf. Mit echten Toten zum Wegschaffen, habe ich nicht recht. Keuchhusten ist harmlos. Kaffee? Kakao im Schrank da. Milch, Zucker oder Schwarz? Gehen Sie ran. Zinsen? Ah, Tag, Frau Weimers. Wie geht's? Ja, ja, da muss man sehr vorsichtig sein. Ach so. Ich schau mal nach. Die Weimers. Ob hier irgendwo ihr Blutspendeausweis rumliegt. Interessiert mich doch nicht. Nein, hier ist er nicht. Aber wozu brauchen Sie den denn? Wenn man krank ist, darf man den dann spenden? Ah, so. Ja, davon habe ich gehört. Ja, schlimm. Einfach grauenhaft. Ganz schlimm, ja, ja. Naja, dann werden Sie mal schnell wieder gesund, damit Sie wieder spenden können, ne? Mach ich. Okay, ist gut. Tschüss, Frau Weimers. So eine blöde Kuh. Liegt mit ihrem Ausschlag da im Bett und will sich Blut abzapfen lassen. Womöglich noch für die Schwerverletzten in Rumsteiner. Die sind doch schon genug gestraft. Die können Windpocken bestimmt nicht gebrauchen. Meine Frau hat einen Igel überrollt. Ein richtiger Schock. Vielleicht fahre ich gleich mal rüber zum Tierheim. Werde ich sicher etwas Hübsches für Inge finden. Was halten Sie von der Idee? Mein Mann stänkert immer, dass ich Überstunden mache. Wie ist es denn bei Ihnen? Sie sind doch verheiratet. Ich gehe dann schon um 16:30. Sie kommen doch allein zurecht. 10:50. Tierheim Zaunkönig Lutz, guten Morgen. Inge Baum, guten Morgen. Ich hätte gern eine Auskunft. Kennen Sie sich mit Igeln aus? Wann die Jungen haben und wo man am besten nach denen sucht? Igel. Haben gerade 5 Terrierwelpen reinbekommen. 1a Stammbaum. Werden noch kastriert, wenn Sie Interesse haben. Das Muttertier hat nicht gelitten. Aber die Kleinen, die liegen jetzt irgendwo im Wald und zittern. Katzen, Hunde, Hamster, so viel sie wollen. Und im Moment haben wir sogar einen Blauschopf-Papagei. Der spricht. Wenn ich na mein Süßer sage, sagt der Papagei Kaba. Das Plantagengetränk kennt ja jeder. Aber ganz sicher bin ich mir da nicht. Vielleicht ist es auch so eine Art Eingeborenensprache. Papageien leben ja eigentlich, wo Bananen wachsen. Wie viel Junge wirft ein Igel durchschnittlich? Ein wunderschönes Tier. Hat vorher einem alten Mann gehört. Der Enkel hat ihn dann vorbeigebracht. Der Papagei ist blöd, hat er gesagt, und einen Pudel mitgenommen. So ist das hier. So geht das zu. Wegen der Igel können Sie mir nicht weiterhelfen, nein? Igeln darf man nur lauwarme, verdünnte Milch füttern, sonst übergeben die sich. Mehr weiß ich auch nicht. Wenn Sie vorbeikommen wollen, Tierabgabe ist jeden Tag zwischen 14 und 18 Uhr, Samstag und Sonntag geschlossen. Wiederhören. Wiederhören. 12:07. Grüß dich, Georg. Na, alles klar mit Inge? Du, Peters Frau liegt im Krankenhaus, wahrscheinlich Kaiserschnitt. Tut mir leid, Verräter. Das erste Kind und dann gleich sowas. Hast du das mit Rumstein mitgekriegt? Zig Tote, alles kaputt. Das ist was, wie? Rita wird ganz nett dran zu knacken haben. So ein tolles Figürchen und dann eine Narbe am Bauch. Arme Pilotensau. Selbst wenn das klappt mit dem Schleudersitz. Wenn man so viel kaputt macht, soll man lieber gleich drin sitzen bleiben. Heute Abend auch bei Gisela? Die Weimers hat eine Kinderkrankheit. War früher mal tödlich. Hast du mal einen Zahnstocher? Aber was wirklich schlimm ist, eine Kohlrabi-Allergie. Hier beulen, da pusteln und das stinkt vielleicht. Was hältst du eigentlich von Gisela? Sie mag Katzen, ich nicht. Hast du diese mal genau angeguckt? Ihr Mutter mal am Kinn? Du, das macht mich ziemlich an. Das schwarze Ding? Heutzutage spricht man dann vom Krebs. Vom Ozonloch kommt der. Aber was mir an ihr wirklich gefällt, das ist, sie ist so gar nicht... Ich meine, bei Gisela braucht man nichts... Also bei ihr kann jeder. Verstehst du, was ich meine? Schwer zu beschreiben. Also ihre Waden, die gefallen mir nicht irgendwie... Aber Inges gefallen dir, wie? Das ist was anderes. Sie ist doch meine Frau. Das Gesicht ist doch ausschlaggebend. Denk gerade noch mal an Rita. Ist ja auch ziemlich fett geworden in der Schwangerschaft. Tut mir wirklich leid für Peter. Schade um das straffe Mädel. Naja. Naja, bis heute Abend. Vielleicht. 12:30. Hey, Sie! Außerhalb geschlossener Ortschaften dürfen Sie in einer Vorfahrtsstraße nicht parken. Ich muss die Igel finden, Herr Wachtmeister, sonst wird die Milch kalt. Wissen Sie, wo Igel sich aufhalten, wenn sie gebären? Allein auf der B9 hat es seit gestern Nacht 16 Tote gegeben. 40 Schwerverletzte und was weiß ich, wie viele Leichtverletzte. Und dann auch noch das mit Rumpstein, ich kann Ihnen sagen. Hab seit über 24 Stunden nicht mehr geschlafen. Ah, macht ja irgendwo Spaß, der Kontakt zu den Leuten. Aber fahren Sie jetzt bitte weiter. Ich habe einen Igel überfahren. Deswegen wird man nicht gleich verhaftet, nee, Frau. Ich trage jetzt die Verantwortung für die Jungen. Nicht außerhalb geschlossener Ortschaften. 15 Uhr, 15 Minuten. Frau Baum, gut, dass ich Sie sehe. Sie ist nämlich weg von ihm, heute früh. Sie mit drei Koffern steigt ins Taxi, er wie ein Angestochener zur Tür raus, reißt sich den Ring vom Finger, wirft ihn in den Schnee. Sie zeigt ihm einen Vogel, das Taxi fährt ab, er verschwindet im Haus. Nach 2 Minuten er wieder raus, den Ring suchen. Und da sehe ich, wie er weint. Ich raus, er, lassen Sie, da muss ich allein durch. Ich wieder rein und sehe mit an, wie der Arme durch den Schnee kriecht. Ist das nicht furchtbar? Haben Sie schon mal einen Igel überfahren? Nee, ich nicht, mein Mann, ein Reh. Nee, ein Hirsch mit so einem großen Geweih. Das ist etwas sehr Leckeres, so ein Hirsch. Haben wir mal in Kaufbeuren gegessen. Aber das Wetter war saumäßig. Ja, der Regen, dann ist es dunkel. Und so einen Igel, den sieht man einfach nicht. Mit Semmelknödeln und Preiselbeeren. Müssen Sie mal probieren. 17 Uhr, 23 Minuten. Ja, noch frei? Sie bitte? Danke. Sauwetter, was? Mhm. Gefällt Ihnen wohl, wie? Na, Sie haben es ja nicht miterlebt. Ich kann Ihnen sagen, 44 bei Slivovitz, Eiseskälte. Ich und meine Jungs bis zum Knien im Dreck. Ich kann Ihnen sagen, da ist das Wetter hier, das ist ja schon fast wie auf Mallorca, nicht wahr? Zum Tierheim. Muss ich da die nächste oder die übernächste? Die waren wohl nie im Krieg. Guck dir mich mal an. Na los! Was wollen Sie von mir? Sie haben kein Ohr für den Krieg, was? Sehen Sie, weiß doch ungerecht. Sie haben kein Ohr für den Krieg, weil Sie ihn nicht kennen. Und ich? Na guck mal. Nur noch 7 Finger, weil ich im Krieg war. Ist doch nicht gerecht, oder? Finden Sie wohl gerecht, wie? Ich kann das nicht nachvollziehen. Tut mir leid. Naja. So ist das heute. Aber wissen Sie, wenn ich zurückdenke, war doch eine schöne Zeit. Ich und meine Jungs wie Pech und Schwefel, verstehen Sie? Da gab's ja nichts. Immer alles geteilt, wo es ja nichts gab, nicht wahr? Na, dann nur unter richtigen harten Jungs zu sein. Die Frau wartet zu Hause. Ja, es waren schon harte Zeiten, aber schön. Ja, schön waren sie auch, muss ich schon sagen. Mein Opa war im Widerstand. Mein Vater Bauer. Die haben es ja am besten gehabt im Krieg. Ich weiß nicht, warum man das immer alles so schwarz sehen muss. Und sehen Sie mal, da ist da schon wieder so ein Brummer runtergekommen. Klar, es ist nicht schön. Wer findet das schon schön, nicht wahr? Aber ich sehe das so. Man kann das alles so oder so sehen. Also ich finde das eine gute Abschreckung. Zumal die jungen Leute, die haben ja keine Ahnung, was das überhaupt ist, Krieg. Und so ein Absturz, verstehen Sie mich nicht falsch. Das ist ja schon eine sehr anschauliche Sache, nicht? Also wenn Sie mich fragen, ich halte auch nichts von Abrüstung von diesem ganzen russischen Gefasel. Slivovitz, was hat mir gereicht, wir meinen Jungs? Sie meinen, wenn einer einen anderen über den Haufen schießt, dann ist das die sogenannte natürliche Selektion. Seele, was? Ich muss jetzt hier aussteigen. Ich hätte auch gern studiert. Wind Nordost, Startbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren. Wie ein Pfeil zieht sie vorbei. Und es dröhnt in meinen Ohren. Und der nasse. Oh, so ein schönes Geschenk habe ich ja noch nie bekommen. Ein Kätzchen, wie niedlich. Aus dem Tierheim. Aha, Männchen oder Weibchen? Kastrierte Kater werden so wahnsinnig fett. Nein, auf Gomera war ich noch nie. Aber da soll es ideale Paarungsbedingungen geben. Nein, habe ich nicht selbst gemerkt. Noch 6? Abgetrieben? Sieht man hier gar nicht aus. Schade, dass Georg nicht kann. Man arbeitet ja zu viel. Findest du nicht auch, Inge? Ich selbst ja auch. Aber das wird sich jetzt ändern. Ich kann das Kätzchen schließlich nicht den ganzen Tag allein lassen. Es ist doch noch so klein. Sieh doch mal, wie klein es noch ist. Pussy, pussy, pussy, pussy, meine Mausele. Mir ist gestern ein Igel vor die Räder gelaufen. Tot. Mein Gott, was ich schon alles überrollt habe. In den Pfützen schwimmt Benzin. Schillernd wie ein Regenbogen, Wolken spiegeln sich darin. Ich wär gern mitgeflogen. In Rumstein habe ich mal gezeltet. Also ohne sanitäre Anlagen und so. Eine ziemliche Scheiße war das. Ist allerdings auch schon 20 Jahre her. Das Schlimmste, was ich bis jetzt gesehen habe, war The Day After. Schlimm war der. Und gut. Schlimm, aber genauso gut wie schlimm. Hat mir hinterher nicht mal mehr mein Gyros geschmeckt. So schlimm. Ist ja auch nicht gerade appetitlich, ne? Mit dem ganzen Pilz und wie der sich dann über die ganze Stadt ausbreitet und über das ganze Land und so. Das musst du dir mal vorstellen. Dann die, die sich lieben, alle zusammen im Bunker. Und da kann man dann ja nicht, wie man will. Ich meine, küssen, ja, das geht noch. Aber sonst, die hocken da ja alle zusammen. Fürchterlich. Aber was noch schlimmer ist, die sehen da ja am Anfang alle noch ganz normal aus im Film. Und dann, eine halbe Stunde später, da fallen ihnen plötzlich die Haare aus und die Zähne und einfach alles. Also wenn man das gesehen hat, dann muss man einfach gegen den Atomkrieg sein. Heute auf der Straße sitzt so ein Penner. Vorsicht, die Mütze, klar, nicht, wir drehen auch klar. Ich werfe einen Groschen rein, tut mir ja nichts vom Groschen. Da schnauzt der mich plötzlich an, ich soll den Groschen aus seinem Hut nehmen. Kannst du dir das vorstellen? Ich, ja, ich gebe dem Geld und der, dieser Penner, der sagt, dass er sich selbst aussucht, von wem er sich Geld geben lässt und von wem nicht. Stell dir das mal vor, faul sein, betteln, saufen, anderen im Weg rumsitzen und dann auch noch extra wünschen. Bleib doch noch, Ingo, wo es gerade erst gemütlich wird. Trink doch noch einen Schluck. Danke, war wirklich ganz reizend von dir, Gisela, aber ich muss jetzt und viel Spaß noch. Tschüss. Beim nächsten Ton ist es 0:57 und 0 Sekunden. Da bist du ja, Schatz. Wie war's denn? Du, ich hab's wirklich nicht mehr geschafft. Und die Weimers hat übrigens Scharlach. Und die Schneeketten habe ich auch gefunden. Hast du sie in den Schuhschrank gelegt? Ich hasse Busfahren. Ich komme sofort. Diese unsinnige Feierei, nichts als oberflächliches Gequatsche ist doch so. Wozu das alles, frage ich mich manchmal. Wozu? Mach mal die Augen zu. Ich hab eine Überraschung für dich. Ich habe Gisela dieses Buch besorgt. Wie heißt das nochmal? Na, von dem Journalisten, das, was jetzt alle kaufen. Wie heißt der denn nochmal? Jetzt hilf mir doch mal. So, jetzt darfst du. Ja, freust du dich denn überhaupt nicht? Pass mal auf, der kann sogar sprechen. Na, mein Süßer. Oh Gott, ich habe den Kakao vergessen. Weißt du, wie ich mich abgehetzt habe? Diese Scheißbusfahrerei und alles für dich. Und du denkst an Kakao! Kaba! Was? Kaba! Halt endlich das Maul! Jetzt hast du ihn umgebracht, du Schwein! Inge, Liebes. Das arme Tier. Ich lieb dich doch. Er ist doch nicht tot. Er bewegt sich noch. Da. Du bist brutal. Lass mich. Lloyd schläft nicht. Das wäre geschafft. War aber auch eine Sauerei. Wenn ich das vorher gewusst hätte. Das musst du schon verstehen, Lloyd. So eine Drecksarbeit macht man nicht freiwillig. Hättest ruhig ein bisschen netter zu mir sein können all die Jahre. Aber jetzt wird sich hier einiges ändern. Und in deinem Lieblingssessel werde ich so oft sitzen, wie ich will. Vielleicht verbrenne ich ihn auch. Mal sehen. Kannst du dich auf den Kopf stellen? Oh. Entschuldige. Riech mal. Ich stinke. Soll ich mich duschen? Was meinst du? Das hätte ich ja nie gedacht, dass ich das alles hier wieder wegbekomme. Und ganz schön Dreck hast du hier gemacht. Hallo? Hier ist Demut, Kind. Oh, hallo Mutter. Wie geht's? Diese verdammten Spritzen. Du, ich bin überall blau. Ist doch nicht normal. Ich mag mich gar nicht mehr ansehen. Und das mit meinen Knien wird auch nicht besser. Aber Dr. Paulini meinte, mit dem Sommer würde sich das wohl ändern. Mutter, Paulini ist ein hervorragender Arzt. Auf den kannst du dich verlassen. Er ist ja selber schon sterbenskrank gewesen. Du, ich habe heute bei euch in der Nähe zu tun und wollte danach mal reinschauen. Ach so? Wieso, was ist denn? Passt es dir nicht? Nein, ich meine nur, ja, aber... Hier ist irgendwas. Nein, wirklich. Alles in Ordnung, Mutter. Na gut, ich würde dann so gegen 4 kommen. Ja, ist recht. Ja, bis nachher dann. Mhm. Hoffentlich erreiche ich den jetzt. Ja? Rolf? Ja. Ja, was ist denn? Du musst heute Mittag mit ihm zurückkommen. Ist was passiert? Nein, seine Mutter kommt um 4. Dann muss er da sein. Ich soll ihn jetzt, am helllichten Tag? Das ist mir egal. Du bringst ihn mir her, ist es klar? Ja, ja, schon gut, ich komme. Bin ich froh, wenn hier alles wieder in seinen geregelten Bahnen läuft. Wo ist der Hund? Bitte? Wo ist der Kerl? Sie meinen sicher Lloyd. Wen denn sonst? Darf ich fragen, wer Sie sind? Was möchten Sie? Was? Hatte sie nicht... Oh, dieser Scheißkerl! Sie sind Lloyds Freundin. Ja, ich bin Chantal. Das verstehe ich nicht. Lloyd hat keine Freunde. Wir haben uns regelmäßig getroffen und wir hatten eine Abmachung, dass er sich bei mir meldet, aber ich habe mir solche Sorgen gemacht. Wissen Sie, ich bin daran gewöhnt, dass er anruft und dieses Warten bringt mich um. Ach, so ist das. Naja, egal. Wollen Sie einen Kaffee? Er wird mich verachten, wenn er mich hier sieht. Aber Chantal, Sie verkennen ihn. Sie können davon ausgehen, dass er Sie immer verachtet hat. Etwas anderes konnte er gar nicht. So? Glauben Sie mir ruhig. Kommen Sie, setzen wir uns ins Wohnzimmer. Lloyd wird gleich kommen. Das werden Sie sein. Ach, er bringt mich um, wenn er mich hier sieht. Da seid ihr ja. Soll ich ihn hier? Nein, ins Wohnzimmer zu seinem Sessel. Ah ja. Würden Sie bitte den Platz freimachen für Lloyd? Aber sicher. Sie sind aber stark. Haben Sie ihn den ganzen Hausflur hochgetragen? Ja. Was ist denn mit ihm? Hat er Tabletten genommen? Sind Sie Krankenschwester? Als Kind wollte ich immer Säuglingsschwester werden. Hast du ihn gewaschen, Rolf? Du, tut mir leid. Ich hab's versucht, aber ich hab's nicht geschafft. Mhm. Versteh mich nicht falsch. Ich bin kein Zivildienstleistender. Ich habe ihn zwar mitgenommen, ja. Für dieses Thema musste ich an die Grenzen stoßen. Ich habe gedacht, Lloyd in diesem Zustand, in meinem Zimmer habe ich gedacht. Ich dachte, er würde mich inspirieren. Und dein Hörspiel, hast du es nun fertig oder nicht? Schon. Mhm. Aber ich muss schon sagen, es war keine leichte Arbeit, weil, ich meine, wenn Lloyd schlafen würde, dann wäre es was anderes gewesen, aber so... Schläft er denn nicht? Aber nein, Lloyd schläft nicht. Er ist tot. Ich habe ihn gestern Vormittag umgebracht. Ach... Das kommt jetzt etwas plötzlich. War es denn sehr schlimm? Nein, es hat mir großen Spaß gemacht, ihn umzubringen. Psst, wenn dich einer hört. Keine Sorge, Lloyd hatte keine Freunde. Sie sind aber sehr gefasst. Täuschen Sie sich nicht. Ich muss mich auch erst mal dran gewöhnen. Darf ich mal etwas näher an ihn heran? So nah Sie wollen. Das ist dafür, dass du ihr nichts von mir erzählt hast. Oh la la. Das darf ich doch, oder? Solange Sie nichts kaputt machen. Wollt ihr ihn vielleicht so liegen lassen? Wollen wir? Natürlich wollen wir das. Ich habe lange genug seine Visage ertragen müssen. Ich sag's euch, das bringt Unglück. Mit Toten darf man nicht so umgehen. Das da ist Lloyd. Da wird man auch mal eine Ausnahme machen dürfen. Warum seid ihr bloß so hart, ihr Frauen? Du, weißt du, wer noch tot ist? Wer? Der mit dem Bauchladen da. Ach, Enrico, mit dem ich früher immer Wasserski gefahren bin. Stell dir vor, den haben sie vor einer Woche aus dem Wasser gezogen. Stocksteif. Meine Tante ist kürzlich auch gestorben. Sie hatte ja auch nur ein Bein. Oh. Ja, so geht das. Darf ich ihn wieder manierlich hinsetzen? Ja, was soll denn seine Mutter denken, wenn er da so rumliegt? Kämmen würde ich ihn auch gern. Ach ja, bitte. Darf ich das machen? Was fragen Sie mich? Er gehört doch Ihnen. Wie wär's mit einem Mittelscheitel? Den hat er am meisten gehasst, das ist gut. Komm, Leute, nun mach dich nicht so steif. Das war er aber zu Lebzeiten auch schon. Finden Sie? Nun hilf mir doch, Leute. Vergiss es, der hat noch nie jemandem geholfen, nicht mal seiner Mutter. Deswegen hat sie ja jetzt auch die kaputten Knie. Darf ich euch duzen? Mit Vergnügen. Oh ja. Hier, ich habe immer einen Kamm in der Tasche. Ach, ist der dreckig. Der hat für mich großen Erinnerungswert. Ist ja scheußlich. Den habe ich in der Nähe von Neapel am Meer gefunden und... Danke. Oh, lässt sich prima kennen. Nur reiß doch nicht so. Leute hat ja gleich keine Haare mehr auf dem Kopf. Da und? Braucht er denn noch welche? Wie das aussieht. Wie ein kleiner Hitler. Wenn seine Mutter kommt, sollten wir ihn dann nicht ausziehen? Bist du wahnsinnig. Das geht entschieden zu weit. Na, wieso denn nicht? Habt dich doch nicht so. Wir sind hier im dritten Stock, da guckt sowieso keiner durchs Fenster. Und denk doch mal daran, wie lange ihn seine Mutter schon nicht mehr nackt gesehen hat. Sie wird sich bestimmt darüber freuen. Aber er ist doch kein Baby mehr. Ich meine... Komm, Chantal. Du unten, ich oben. Das ist unwürdig. Halt den Mund. Du kannst ja gehen, wenn es dir nicht passt. Ja, schon gut. Meine Güte, was ist denn das? Lauter blaue Flecken. Die hat er von mir. Ich muss schließlich auch etwas davon haben. Hast du ihn denn nicht geliebt? Hör doch auf. Als wir uns kennenlernten, sind wir nach Indien gefahren. Das ganze Elend da hat uns ziemlich zusammengebracht. Mehr nicht. Eigentlich habe ich all die Jahre einen anderen Mann im Kopf gehabt. Aber der ist auch schon tot. Leider. Tja, und Leute, was muss ich ihm schon lassen? Also geschlagen hat er mich ja nie. Meine Güte. Das war halt schon auszuhalten irgendwie. Ah, Mutter, komm rein. Ist mir vielleicht schlecht. Hier, nimm noch mal die Tüte. Sieh mal hier, das ist doch kein Knie, oder? Das ist doch nicht normal. Das sieht ja aus wie das linke. Ach das ist noch schlimmer. Und weißt du, wie sich das anfühlt? Als wenn jemand mit dem Messer reinsticht. Wieso, findest du das etwa lustig? Nein, es ist nur... Naja, du wirst es ja gleich verstehen. Komm durch. Ich hol dir nur ein Erfrischungstüchlein. Ach, das wäre nett, Kind. Ach, du hast mir ja gar nicht erzählt, dass du Besuch bekommst. Ich bin der Rolf. Chantal. Und Sie sind Lloyds Mama? Nennen Sie mich Demut. Hallo, Lloyd. Du bist ja so still. Fehlt dir was? 4711. Das war das Letzte. Esther, was ist denn mit ihm? Und warum ist er denn nicht angezogen? Das gehört sich nicht. Wir dachten, das würde sie freuen. Ich nicht. Damit habe ich nichts zu tun. Mutter, Lloyd ist tot. Ja? Ach, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Du hast mir ja am Telefon gar nichts davon gesagt. Was weißt du am Telefon? Ja, schon gut, ich verstehe schon. Mir ging es heute Vormittag ohnehin nicht gut, aber Dr. Paulini meinte, die Spritzen könnte ich bald absetzen und dann würde es schon besser werden. Aber jetzt muss ich mir erst mal meinen Sohn ansehen. Er lacht ja. Er lächelt. Und weißt du, wie lange er schon keinen Mittelscheitel mehr getragen hat? Mein Gott, da war Vater noch in Russland. Wie schön du aussiehst, wenn du so lächelst. So kenne ich ihn gar nicht. Wie ist denn das passiert? Das würde mich auch interessieren. Wir saßen beim Frühstück. Er, wie immer, mit dem Rücken zu mir. Daran konnte ich mich ja nie gewöhnen. Na jedenfalls, ich sag zu ihm, Lloyd, heute bist du dran. Aber du weißt ja, wie er ist. Er hat sich doch nicht drum geschert. Typisch. Das glaube ich nicht. Alles hat zwei Seiten. Ja, und dann? Und dann war er dran. Ganz einfach. Es ging völlig problemlos. Hat es sehr gespritzt. Ach, die schöne weiße Küche. Woher wissen Sie denn, dass Esther ihn erstochen hat? Ich habe ihn erstochen. Intuition, nicht? Na ja, am Frühstückstisch. Wie soll man jemanden am Frühstückstisch schon groß umbringen? Und was ist, wenn die Polizei etwas erfährt? Na, von wem sollte die denn schon was erfahren? Außer von dir. Und dann kannst du was erleben. Ach, nein. Na, und wenn die trotzdem kommen, dann... Dann lass ich sie einfach nicht rein. Ganz schön frech. Wenn ich ihn mir so ansehe, so nackt. Besonders attraktiv ist er nicht gerade, mein Sohn. Oh, dieses verdammte Knie. Jetzt blamieren Sie mich aber. Ich bin immerhin 15 Jahre seine Geliebte gewesen. Na und? Jeder kann sich mal irren. Oh Gott, wie spät ist es? Ich muss meine Tabletten nehmen. Kannst du mir ein Glas Wasser bringen? Mach ich. Ja, woher hat Lloyd eigentlich diese verkrüppelten Füße? Hat er früher mal einen Unfall gehabt? Unfall? Ja, nicht, dass ich wüsste. Ja, ich weiß auch nicht. Ich denke, diese Füße haben sich mit der Zeit so entwickelt. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie jemals so ausgesehen hätten. Vielleicht hat er die falschen Schuhe getragen. Er ist schon so lange aus dem Haus. Da müssen Sie Esther fragen. Wisst ihr, dass ich seine Füße nie zu Gesicht bekommen habe? Er hat sich immer im Dunkeln ausgezogen. Dein Wassermutter. Stimmt das? Bei dir hat er sich noch ausgezogen? Aber ja, jedes Mal. Das halte ich auch für völlig normal. Sie war doch seine Geliebte. Und gerade da ziehen sich ja die meisten Männer erstmal wieder aus. Ist das heute so? Vergiss deine Tabletten nicht. Ach, gut, dass du mich daran erinnerst. Sie sind doch nicht abhängig. Sind Sie Ärztin? So was Ähnliches habe ich Sie eben auch schon gefragt. Aber was machst du eigentlich? Ich bin Schriftsteller. Ach. Ach, wie interessant. Mein Mann hat auch ein Buch geschrieben, so eine Art Kriegstagebuch. Aber dann kamen ja die Alliierten und er hat es nicht zu Ende schreiben können. Schade drum. Schade. Schade, dass Lloyd nicht geschrieben hat. Sie waren doch nicht etwa abhängig von Lloyd? Natürlich war ich das. Das ist die Gewohnheit. Die fesselt die Menschen aneinander. Sowas nennt man dann Liebe. Sag das nochmal. Das war ein wunderbarer Satz. Den muss ich notieren. Ich habe 2 Semester Philosophie studiert. Gib deiner Mutter die Hand, Lloyd. So ein Zufall. Das habe ich auch studiert. Sei doch nicht so abweisend. Kennt ihr das? Das ist der Daumen, der schüttelt die Pflaumen, der... Wie geht das nochmal? Der bringt sie zu Klaus, der frisst die Pflaumen auf und kotzt sie nacheinander wieder aus. Das geht ganz anders, Mutter. Ich hätte Lust, mit dir nachher noch irgendwo hinzugehen. Klar, können wir machen. Du hast dich aber schnell abgefunden, Chantal. Was soll das heißen? Was hätte ich denn davon, wenn ich jetzt noch mit ihm zusammenbliebe? Außerdem bist du mit ihm verheiratet. Jetzt streitet euch doch nicht. Ihr Menschen seid doch wirklich alle gleich. Der schüttet die Pflaumen. Die Pflaumen... Das ärgert mich jetzt aber, wenn mir etwas auf der Zunge liegt und ich komme nicht drauf. Sollen wir dann mal? Ja, aber ich möchte Lloyd noch einmal küssen. Ach so. Darf ich, Esther? Das frag mich doch nicht immer. Kannst du mir mal helfen, Rolf, und ihm die Lippen auseinanderziehen? Ich möchte mich ganz auf den Kuss konzentrieren. Das mache ich nicht. Ach bitte, Rolf. Und wenn ich sterbe, nein. Lassen Sie mich, ich mache das schon. Los. Ich kann nicht mehr halten. Meine Finger schlafen ein. Chantal, hören Sie auf. Ah, der reißt gleich. Chantal. Oh, so schön war es noch nie. Jetzt können wir gehen. Also, tschüss denn. Schönen Abend noch. Ebenfalls. Ich mach's jetzt noch einmal, Lloyd. Kommt die Maus die Treppe hoch und fragt, klingeln oder klopfen? Klingeln oder klopfen? Ich zähle bis 3. 1, 2, 3. Du sollst deiner Mutter gefälligst antworten. Du schlägst ihn? Das wundert mich aber. Na und? Solange es dich nicht stört. Was ich dich noch fragen wollte, brauchst du etwas Schwarzes zum Anziehen? Du weißt doch, dass ich nicht gläubig bin. Schwarz ist jetzt sehr modern. Warum trägst du es dann nicht? Ich habe es über 1 Jahr getragen, wie es sich für eine gute Witwe gehört, obwohl es mir überhaupt nicht gestanden hat. Guck mal, er lächelt immer noch, obwohl ich ihn geschlagen habe. Ein tapferer Bursche, nie? So fest war es ja nun auch nicht. Weißt du, obwohl es irgendwie schade ist, ich meine... dass er hinüber ist. Und so früh habe ich mit seinem Tod nicht gerechnet. Aber wenn ich ihn mir jetzt so ansehe, dieses Lächeln, wenn es meinen Kindern gut geht, bin ich zufrieden. Oh mein Gott, Kind. Du bist ja käsebleich. Ich öffne das Fenster. Ich bin todmüde. Das war auch alles etwas viel auf einmal. Leg dich doch hin. Und Lloyd? Weißt du was? Ich bleibe über Nacht bei euch. Ich kümmere mich um ihn, ja? Du wirst es tun. Aber mit Vergnügen. Und meine Knie werden das schon aushalten. Wenn du meinst, gehe ich sofort ins Bett. Falls ich es überhaupt noch bis dahin schaffe. Ich würde dich ja tragen, aber... Gute Nacht, bis morgen. Ja, ja. Ich bring dir dann morgen einen guten, starken Kaffee ans Bett. Mit Milch und Zucker. Ohne alles. So, mein Schatz, jetzt haben wir endlich unsere Ruhe. Komm mal hier zu mir. Komm, ich habe Schokolade für den Kleinen hier in meiner Tasche. Na komm, los, steh auf. Muss dich Mama holen kommen? Nein, sag nein. Mama muss mich nicht holen kommen. Mama hat Wehweh am Knie. Mama ist lieb. Sag, Mama ist die Liebste. Du sollst aufstehen. Also gut, wenn du nicht willst, muss Mama eben kommen. Zeig deine Finger her, zeig her. Na, wie sehen die denn wieder aus? Wenn dein Vater dich so sieht, der wird dich grün und blau schlagen. Ja, geschieht dir recht. Ich kann dich nicht immer in Schutz nehmen. Und so einen Schmutzfinger in Schutz zu nehmen, das fällt keiner lieben Mama im Traum ein, weißt du das? Du hast Glück. Du hast großes Glück mit deiner Mama. Sie wird jetzt mit dir spielen, obwohl du ein kleiner, ungezogener Drecklümmel bist. Ein unverbesserlicher, der eigentlich verdroschen gehört. Los, komm. Aber halte dich nicht an meinen Knien fest. Du weißt ja, die hast du auf dem Gewissen. Ich habe mich in meiner Liebe zu dir zum Krüppel geschuftet. Und du erwiderst diese Liebe nicht, sondern kümmerst dich um die Katzen. Um diese Viecher. Aber die haben einen gesunden Körper. Die haben sich. Und was hat deine Mutter? Einen Mann im Krieg und einen Saubengel, der sich einen Dreck um sie kümmert, hat sie sonst nichts. Aber du hast dich um mich zu kümmern, hörst du? Ich bin deine Mutter. Antworte. Bin ich deine Liebe, deine geliebte Mutter? Und deine Katzen, die sollen sich mal schön verstecken. Und wenn dein Vater nach Hause kommt, werde ich ihm sagen, wie undankbar du bist. Und dann wird er sie umbringen. Und dann wirst du schon sehen, um wen du dich zu sorgen hast. Los, komm jetzt hier auf den Schoß. 1, 2, 3, hoppe, hoppe, Reiter. Ach, bist du schwer. Hast du wieder Käse aus der Kammer gestohlen? Was soll ich bloß mit diesem Kind anfangen? Es lügt, es spricht nicht, es stiehlt seiner armen Mutter den letzten Käse aus dem Haus. Na warte, wenn Vater nach Hause kommt. Dein Vater, der hat nichts zu essen, der muss kämpfen. Und was machst du, du Nichtsnutz? Stotzt in aller Heimlichkeit Gestohlenes in dich hinein. Einen Sohn wollten wir. Einen Sohn. Und was haben wir stattdessen? Ein Verbrecher. Wir ziehen einen hundsgemein verschlagenen Dieb auf. Und wie stellst du dir das später vor ohne uns, wenn du uns ins Grab gebracht hast? Wie willst du jemals eine Frau finden? Frauen brauchen temperamentvolle Männer. Männer, die Frauen zu nehmen wissen, aber nicht so einen wie dich, der nicht spricht und der seine Mutter nicht liebt. Und Gnade dir, Gott, mein Kind! Wenn du eines Tages das große Glück hast und eine Frau sich auf dich einlassen sollte, glaub mir, wenn du dir nicht ein bisschen mehr Mühe geben wirst, wird etwas Furchtbares passieren. Etwas Furchtbares. Das waren zwei Farsen von Franziska Kusch, Kaber und Lloyd schläft nicht. Es sprachen Erika Skrotzki, Willem Tock, Ulla Evrar, Barbara Bayer, Harald Hallgard, Rolf B. Wessels, Effi Gotthard-Steiner, Ferdinand Dux, Irmgard Riesen und andere. Ton Frauke Schulz, Schnitt Christine Wehmann, Regieassistenz Angela Geritz, Regie Hans-Helge Ott, Dramaturgie Rüdiger Krämer. Sie hörten eine Produktion aus dem Jahre 1990.